Abschnitt 6 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Die Gutsherren von Reigate, Teil 2. »Soll ich Sie im Wagen nach Hause schicken?« fragte der alte Cunningham. »Oh nein, da ich einmal hier bin, möchte ich mir erst noch über einen Punkt Gewissheit verschaffen, der sich leicht ermitteln lassen wird.« »Und der wäre?« »Ich halte es für sehr möglich, dass Ihr armer Kutscher den Einbrecher schon in voller Tätigkeit fand. Sie scheinen es als feststehend zu betrachten, dass die Tür zwar erbrochen war, der Räuber aber das Haus nicht betreten hat.« »Das liegt meiner Ansicht nach auf der Hand«, versetzte Cunningham bedächtig. »Mein Sohn Alec war ja noch nicht zu Bett gegangen und hätte sicherlich jedes Geräusch im Hause gehört.« »Wo saßen Sie denn?« »Ich rauchte meine Pfeife im Ankleidezimmer.« »Welches Fenster ist das?« »Das letzte links, neben meines Vaters Schlafstube.« »Natürlich war in beiden noch Licht.« »Jawohl, versteht sich.« »Das ist doch wirklich sehr auffallend«, sagte Holmes. »Finden Sie es nicht auch höchst sonderbar, dass ein Dieb, der noch dazu kein Neuling ist, mit aller Ruhe in einem Hause einbricht, wo zurzeit noch zwei Leute wach sind, wie er an den hellen Fenstern sehen kann? Es muss eben ein äußerst frecher Bursche sein.« »Ja, wissen Sie«, sagte Herr Alec, »wenn der Fall nicht absonderlich wäre, brauchten wir uns nicht an Sie, um Aufklärung zu wenden. Die Annahme aber, dass der Räuber bereits ins Haus gedrungen war, ehe Wilhelm sich über ihn hermachte, scheint mir ganz verfehlt. Wir hätten doch sonst unsere Sachen in Unordnung gefunden und irgendetwas vermisst, das er gestohlen hat. Das kommt darauf an. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit keinem gewöhnlichen Einbrecher zu tun haben. Er liebt es, auf besondere Art zu verfahren, wie man schon an der wunderlichen Auswahl sieht, die er bei Acton getroffen hat. Was war es doch? Eine Rolle Bindfaden, ein Briefbeschwerer und allerlei Krimskrams? »Wir vertrauen uns Ihnen unbedingt an, Herr Holmes«, sagte der alte Cunningham. »Was Sie oder der Inspektor vorschlagen, soll ohne Aufschub geschehen. Erstens möchte ich, dass sofort eine Belohnung ausgeschrieben würde, am besten von Ihnen selbst. Wenn die Polizei erst anfängt, über die Höhe der Summe hin und her zu beraten, geht zu viel Zeit verloren. Ich habe bereits den Wortlaut aufgesetzt. Es fehlt nur noch Ihre Unterschrift. 50 Pfund halte ich für ausreichend. 500 wären mir nicht zu viel«, meinte der Friedensrichter, während er Zettel und Bleistift nahm, welche Holmes ihm hinreichte. »Aber das ist nicht ganz richtig«, sagte er, das Blatt überfliegend. »Ich habe es in großer Eile geschrieben. Sehen Sie, hier steht, in der Nacht von Montag auf Dienstag um 12:45 wurde ein Einbruchsversuch und so weiter. In Wirklichkeit hat sich die Sache um 11:45 zugetragen. Mir war dieser Irrtum sehr unangenehm und betrübend, denn ich wusste, wie schwer ihn Holmes empfinden würde. Eine Ungenauigkeit im Betreff der Tatsachen kam bei ihm sonst gar nicht vor. Das kleine Versehen war mir ein neuer Beweis, wie sehr die Krankheit ihn angegriffen hatte und dass er durchaus noch der Schonung bedurfte. Einen Augenblick geriet er in sichtliche Verlegenheit. Der Inspektor zog die Augenbrauen in die Höhe und Alec Cunningham lachte laut. Der alte Herr aber gab Holmes den Zettel zurück, nachdem er den Fehler verbessert hatte. »Lassen Sie die Anzeige so schnell wie möglich drucken«, sagte er. »Ihr Vorschlag scheint mir vortrefflich.« Holmes verwahrte das Papier sorgfältig in seinem Taschenbuch. »Und nun lassen Sie uns zusammen das Haus besichtigen, um uns zu überzeugen, ob der sonderbare Einbrecher nicht vielleicht doch irgendetwas mitgenommen hat.« Zuerst untersuchte mein Freund die erbrochene Tür. Offenbar hatte man das Schloss mit einem starken Messer oder einem Meißel aufgesprengt. Man sah noch die Spuren am Holz, wo das Werkzeug hineingetrieben worden war. »Legen Sie nachts keine Eisenstangen vor?«, fragte er. »Wir hielten es bisher für unnötig. Sie haben auch keinen Hund?« »Doch, aber er ist hinter dem Hause angekettet. Wann geht die Dienerschaft zu Bett?« »Gegen 10 Uhr.« »Nicht wahr? Auch Wilhelm schlief gewöhnlich schon um diese Stunde.« »Jawohl. Sonderbar, dass er gerade heute Nacht noch so spät auf war. Jetzt lassen Sie uns bitte ins Haus gehen, Herr Cunningham.« Aus einem mit Steinfliesen belegten Gang, in den die Küchenräume mündeten, gelangte man auf einer holzernen Stiege unmittelbar nach dem Vorplatz des ersten Stockwerks, zu dem auch die reich verzierte Haupttreppe aus der unteren Halle hinaufführte. Sowohl die Türen des Wohnzimmers als auch mehrerer Schlafzimmer gingen auf diesen Vorplatz hinaus, darunter auch diejenigen der beiden Cunninghams. Holmes besichtigte die ganze Bauart des Hauses genau und schritt nur langsam vorwärts. Ich sah an seinem Gesichtsausdruck, dass er eine Fährte gefunden hatte, die er eifrig verfolgte. Jedoch nach welcher Richtung hin, ahnte ich nicht im geringsten. »Mein bester Herr«, sagte der Friedensrichter etwas ungeduldig, »Sie machen sich ganz unnütze Mühe. Dort, der Treppe gegenüber, ist mein Zimmer und daneben das meines Sohnes. Nun urteilen Sie selbst, ob es möglich war, dass der Dieb hier heraufkommen konnte, ohne dass wir das Geräusch hörten.« »Sie wollen wohl überall herumsuchen, ob Sie nicht eine neue Spur entdecken«, sagte der Sohn mit spöttischem Lächeln. »Ich möchte Sie doch bitten, mich noch etwas gewähren zu lassen. Zum Beispiel wünsche ich festzustellen, wie weit man aus den Schlafstubenfenstern die Vorderseite des Hauses überblicken kann.« »Dies also ist Ihres Sohnes Zimmer«, sagte er, die Türe aufstoßend, »und dahinter liegt vermutlich das Ankleidezimmer, wo er mit seiner Pfeife saß, als der Lärm entstand.« »Nach welcher Seite hinaus sieht denn das Fenster?« Er ging durch das Schlafzimmer, öffnete die Tür zu dem anstoßenden Gemach und sah sich darin um. »Hoffentlich sind Sie nun zufrieden«, sagte Cunningham ärgerlich. »Jawohl, danke. Das war, glaube ich, alles, was ich sehen wollte. Wir können auch noch in mein Zimmer gehen, wenn es durchaus sein muss. Falls es Ihnen nicht unbequem ist.« Der Friedensrichter zuckte die Achseln und führte uns in seine Schlafstube, einem ganz einfach ausgestatteten Raum. Als die übrigen nach dem Fenster hingingen, blieb Holmes etwas zurück, so dass wir beide die Letzten waren. Am Fußende des Bettes, auf einem kleinen Tisch, stand eine Wasserflasche und ein Teller mit Orangen. Auf einmal streckte Holmes zu meiner größten Verwunderung rasch die Hand aus und stieß das Tischchen um, samt allem, was darauf war. Das Glas zerbrach in 1000 Stücke, das Wasser floss auf den Teppich und die Früchte rollten im ganzen Zimmer umher. »Aber Watson, was hast du angerichtet?« rief Holmes ohne Besinn. »Das ist ja eine schöne Bescherung.« Ich bückte mich in nicht geringer Verlegenheit, um die Früchte aufzulesen, denn ich begriff wohl, dass mein Gefährte irgendeinen triftigen Grund haben müsse, mir die Ungeschicklichkeit in die Schuhe zu schieben. Die anderen halfen mir und richteten den Tisch wieder auf. »Oho«, rief der Inspektor. »Wo ist er denn hingeraten?« Holmes war verschwunden. »Warten Sie einen Augenblick hier«, sagte Alec Cunningham. »Mir scheint, der Mensch ist nicht ganz bei Sinn. Komm, Vater, wir wollen sehen, was aus ihm geworden ist.« Sie eilten beide hinaus, während der Inspektor, der Oberst und ich einander verwundert ansahen. »Meiner Treu, ich glaube, Herr Alec hat recht«, sagte der Polizeibeamte. »Vielleicht ist es eine Nachwirkung der Krankheit, aber ich muss gestehen...« Seine Rede wurde plötzlich durch das Geschrei »Zu Hilfe! Zu Hilfe! Mord! Mord!« unterbrochen. Schaudernd erkannte ich meines Freundes Stimme und stürzte wie wahnsinnig auf den Vorplatz hinaus. Die Hilferufe klangen jetzt schwach und heiser aus der Stube, die wir zuerst betreten hatten. Ich stürmte hindurch und in das dahinter gelegene Ankleidezimmer. Sherlock Holmes lag am Boden. Die beiden Cunninghams hielten ihn gepackt. Der Sohn drückte ihm mit den Händen die Kehle zu, während der Vater mit aller Macht an seinem Handgelenk zerrte. Im nächsten Augenblick hatten wir drei sie von ihm fortgerissen. Holmes erhob sich schwankend. Er sah leichenblass und ganz erschöpft aus. »Verhaften Sie diese beiden Männer, Herr Inspektor«, stieß er keuchend hervor. »Was haben Sie denn begangen?« »Den Kutscher Wilhelm Kirwan ermordet.« Verwirrt starrte der Inspektor um sich. »Aber, bester Herr Holmes«, sagte er endlich, »das kann doch Ihr Ernst nicht sein.« »Mein völliger Ernst. Schauen Sie ihnen doch nur ins Gesicht. Noch nie habe ich einen Menschen gesehen, dem die Schuld so deutlich auf der Stirn geschrieben stand wie diesen beiden. Der Alte war wie betäubt und gelähmt. Seine scharf gezeichneten Züge trugen einen starren, finsteren Ausdruck. Der Sohn dagegen hatte das flotte, stutzerhafte Wesen, das er zur Schau getragen, ganz fallen lassen. Sein hübsches Gesicht war verzerrt, und in seinen Augen funkelte die Wut eines gefährlichen Raubtiers. Der Inspektor schritt, ohne ein Wort zu sagen, nach der Tür und ließ einen gellenden Pfiff hören. Auf diesen Ruf erschienen zwei Polizisten. »Mir bleibt keine Wahl, Herr Cunningham«, sagte er. »Ich hoffe, es wird sich als ein lächerlicher Irrtum herausstellen, aber Sie müssen einsehen.« »Oho, was soll das heißen?« Er schlug Herrn Alec seinen Revolver aus der Hand, als der junge Mann gerade den Hahn spannen wollte. Die Waffe fiel klirrend zu Boden. Holmes setzte rasch den Fuß darauf. »Nehmen Sie das Ding an sich. Es wird Ihnen beim Verhör gute Dienste tun. Aber hier ist das, wonach ich eigentlich gesucht habe.« Er hielt ein zerknittertes Stück Papier in die Höhe. »Der abgerissene Zettel«, rief der Inspektor. »Nichts anderes.« »Und wo war er?« »Wo ich ihn gleich vermutete. Ich will Ihnen später alles erklären. Es wird am besten sein, Herr Oberst, wenn Sie jetzt mit Watson nach Hause gehen. In höchstens einer Stunde komme ich nach. Wir müssen noch ein Wort mit den Gefangenen reden, der Inspektor und ich, aber zum zweiten Frühstück bin ich bestimmt wieder da.« Sherlock Holmes hielt Wort. Gegen 2 Uhr fand er sich bei uns im Rauchzimmer ein, begleitet von einem kleinen, ältlichen Mann, der mir als Herr Acton vorgestellt wurde, in dessen Hause zuerst eingebrochen worden war. »Ich wünschte sehr, dass Herr Acton meine Darlegung des Falles mit anhören möchte«, sagte Holmes, »da für ihn natürlich alle Einzelheiten von hohem Interesse sind. Sie werden es, fürchte ich, noch bereuen, Herr Oberst, dass Sie einen so unruhigen Gesellen wie mich in Ihr Haus aufgenommen haben.« »Im Gegenteil«, erwiderte der Oberst eifrig, »ich schätze es als einen besonderen Vorzug, dass mir gestattet wird, die Methode kennenzulernen, die Sie bei Ihren Schlüssen beobachten. Der Erfolg übersteigt alle meine Erwartungen, das gestehe ich offen. Auch bin ich gänzlich außerstande, den Hergang zu begreifen. Ich habe noch nicht die leiseste Ahnung davon.« »Die Erklärung wird Ihnen wahrscheinlich eine Enttäuschung bereiten, doch pflege ich mein Verfahren weder vor meinem Freunde Watson noch vor sonst jemand zu verbergen, der Verständnis dafür zeigt. Aber erst darf ich mir wohl einen Schluck von Ihrem Cognac einschenken, Herr Oberst. Der Kampf in dem Zimmer dort drüben hat mich durch und durch geschüttelt. Ich habe mir in letzter Zeit wohl etwas zu viel zugemutet und bin noch nicht ganz bei Kräften. Sie haben doch nicht wieder Nervenanfälle gehabt?« Sherlock Holmes lachte herzlich. »Davon reden wir später«, sagte er. »Ich will Ihnen alles der Reihe nach berichten und Ihnen die Hauptgesichtspunkte vorführen, von denen ich mich leiten ließ. Falls Sie etwas nicht vollkommen verstehen sollten, bitte ich nur, mich zu unterbrechen. Es ist von der höchsten Wichtigkeit für die Ermittlung eines Verbrechens, dass man imstande ist, zu unterscheiden, welches die wesentlichen Tatsachen und welches nur Nebenumstände sind. Sonst läuft man Gefahr, seine Kraft und Wachsamkeit zu zersplittern, statt sie möglichst zu sammeln. Im vorliegenden Falle hatte ich nicht den leisesten Zweifel, dass der Schlüssel des Ganzen in dem Blatt Papier zu finden sei, das dem Toten aus der Hand genommen worden war.« Nach Alec Cunninghams Aussage hatte der Räuber Wilhelm Kirwan erschossen und dann augenblicklich die Flucht ergriffen. War dies richtig, so konnte nicht er es gewesen sein, der den Zettel aus des Toten Hand gerissen hatte. Dies musste vielmehr der junge Cunningham selbst getan haben, denn als sein Vater herunterkam, waren bereits mehrere Diener auf den Schuss herbeigeeilt. Wie einleuchtend das auch ist, so hatte der Inspektor diesen Punkt doch übersehen, weil er von vornherein annahm, dass die beiden Gutsbesitzer bei der Sache nicht beteiligt wären. Mein Hauptgrundsatz ist aber, ohne jegliches Vorurteil zu Werke zu gehen und einfach den Tatsachen zu folgen, wohin sie mich führen. So kam es, dass mir die Rolle, welche Alec Cunningham gespielt hatte, gleich auf der ersten Stufe der Untersuchung in zweifelhaftem Lichte erschien. Hierauf besichtigte ich die abgerissene Ecke des Zettels genau, die mir der Inspektor eingehändigt hatte. Es wurde mir sofort klar, dass sie ein Teil des wichtigsten Beweisstückes sei. Hier ist das Papier. Bemerken Sie etwas besonders Auffallendes daran? Die Schrift ist ziemlich ungleichmäßig, sagte der Oberst. Jawohl, rief Holmes. Auch steht es ganz außer Frage, dass sie von 2 Leuten herrührt, die immer abwechselnd ein Wort geschrieben haben. Sehen Sie hier die verschiedenen F in Auf und 12. Vergleichen Sie die Schleifen des D und den Buchstaben E, so werden Sie mir gewiss beipflichten. Die Wörter auf, wo, etwas und sind von einer kräftigeren Hand geschrieben als die übrigen. Das lässt sich nicht verkennen. Wahrhaftig, man sieht es ganz genau, rief der Oberst. Wozu in aller Welt sollten aber 2 Menschen einen Brief auf solche Art abfassen? Es handelte sich offenbar um ein unlauteres Geschäft, und der eine Schreiber, der dem anderen misstraute, bestand darauf, dass sie die Verantwortung zu gleichen Teilen tragen müssten. Der, welcher das auf und wo geschrieben hat, war natürlich der Anstifter. Woraus schließen Sie denn das? Man könnte es schon nach dem Charakter der Schrift selbst mit Gewissheit behaupten. Aber ich habe noch bestimmtere Gründe dafür. Betrachten Sie das Papier aufmerksam, und Sie werden zu der Überzeugung gelangen, dass der Mann mit der festeren Hand seine Wörter zuerst geschrieben und den Platz, den der andere ausfüllen sollte, leer gelassen hat. Der Raum genügte nicht immer, weshalb die Wörter Dreiviertel und Erfahren so eng zusammengedrängt sind. Von dem Mann, welcher zuerst geschrieben hat, ist der Mordplan ausgegangen. Vortrefflich, rief Acton. Auch lassen sich noch 23 andere Schlüsse aus der Handschrift ziehen, über Alter, Verwandtschaft und dergleichen, welche aber nur für Schriftkundige interessant sein dürften. Sie dienten alle dazu, um mich in der Ansicht zu bestärken, dass die beiden Cunninghams, Vater und Sohn, den Brief geschrieben hatten. Nachdem ich so weit gelangt war, musste ich natürlich noch die Einzelheiten des Verbrechens in Betracht ziehen. Ich ging mit dem Inspektor nach dem Hause und besichtigte alles, was zu sehen war. Die Wunde des Toten rührte von einem Revolverschuss her, welcher auf wenigstens 4 Meter Entfernung abgegeben worden war. Das konnte ich mit vollkommener Sicherheit feststellen. Die Kleider waren nicht im Mindesten vom Pulver geschwärzt. Offenbar hatte Alec Cunningham gelogen, als er behauptete, er habe 2 Männer miteinander ringen sehen und dann sei der Schuss gefallen. Auch im Betreff der Stelle, wo der Mörder über die Hecke gesprungen war, stimmten Vater und Sohn überein. Dort war aber zufällig gerade ein ziemlich breiter Graben. Da nun auf dessen feuchtem Grunde keinerlei Fußspuren zu sehen waren, so kam ich zu der Überzeugung, dass die Cunninghams überhaupt die Unwahrheit gesagt hatten und dass gar kein fremder Räuber an dem Tatort zugegen gewesen sei. Nun galt es, den Beweggrund des seltsamen Verbrechens zu finden. Als ich überlegte, welchen Zweck der erste Einbruchsdiebstahl bei Herrn Acton gehabt haben könne, fiel mir der Prozess zwischen den beiden Gutsbesitzern ein, von dem Sie, Herr Oberst, gesprochen hatten. Ich fragte mich, ob die Cunninghams nicht vielleicht in die Bibliothek eingedrungen wären, um sich irgendeine Urkunde zu bemächtigen, die bei dem Rechtsstreit von Wichtigkeit wäre. Ganz richtig, sagte Acton, das war ohne Zweifel Ihre Absicht. Ich habe die gegründetesten Ansprüche auf die Hälfte Ihres Besitztums. Hätten Sie aber auch nur ein einziges meiner Papiere an sich bringen können, die glücklicherweise in dem Aktenschrank des Anwalts liegen, so würden Sie mir sicherlich mein Recht streitig gemacht haben. Da hätten wir es ja, sagte Holmes lächelnd. Es war ein gefährliches, tollkühnes Unternehmen, das meines Erachtens in dem Kopf des jungen Alec entsprungen ist. Da sie nichts fanden, suchten sie, um den Verdacht abzulenken, der Tat den Anschein eines gewöhnlichen Diebstahls zu geben und nahmen die ersten besten Sachen mit, die ihnen in die Hände fielen. Das ist ganz klar. Aber im Übrigen war mir noch vieles dunkel. Vor allem wünschte ich, den fehlenden Teil des Zettels aufzufinden. Ich zweifelte nicht, dass Alec ihn dem Toten aus der Hand gerissen und ihn in die Tasche seines Schlafrocks gesteckt hatte. Wo sollte er ihn auch sonst hintun? Es fragte sich nur, ob er jetzt noch darin war. Jedenfalls verlohnte es der Mühe nachzusehen, und deshalb gingen wir alle miteinander nach dem Hause. Die Cunninghams trafen, wie Sie wissen, mit uns draußen vor der Küchentür zusammen. Es war von höchster Wichtigkeit, dass sie nicht an den Zettel erinnert wurden, weil sie ihn sonst unfehlbar vernichtet hätten. Der Inspektor war eben im Begriff, ihnen zu sagen, welchen Wert wir auf das Papier legten, als ich zum größten Glück gerade im entscheidenden Moment jenen Krampfanfall bekam, was dem Gespräch ein Ende machte. »Ist es möglich«, rief der Oberst lachend. »Also haben wir unser inniges Mitgefühl ganz verschwendet. Ihr Nervenanfall war nichts als Verstellung.« »Eine Komödie sondergleichen«, sagte ich, und blickte verwundert auf den merkwürdigen Mann, der mich fort und fort durch neue Beweise seiner überlegenen Schlauheit in Erstaunen setzte. Dergleichen Kunstgriffe sind oft sehr nützlich, fuhr er fort. Sobald ich mich erholt hatte, strengte ich meine Erfindungsgabe an, um den alten Cunningham zu veranlassen, das Wort 12 zu schreiben, weil ich es mit dem Wort 12 auf dem abgerissenen Zettel zu vergleichen wünschte. Oh, was für ein Dummkopf war ich doch! Ich merkte wohl, Watson, wie du dich über meine Schwäche betrübtest, rief Holmes lachend und es tat mir leid, dass ich dir diesen Schmerz bereiten musste. Wir gingen nun zusammen die Treppe hinauf und betraten das Zimmer. Ich sah den Schlafrock hinter der Tür hängen, suchte die allgemeine Aufmerksamkeit einen Augenblick abzulenken, indem ich den Tisch umwarf, lief zurück und untersuchte die Taschen. Kaum hatte ich jedoch den Zettel in einer derselben gefunden, wie ich vorausgesehen, als die Cunninghams sich wütend auf mich stürzten. Ohne euren raschen, hilfreichen Beistand hätten sie mich sicherlich umgebracht. Noch immer fühle ich, wie mir der Sohn die Kehle zuschnürte, und der Alte drehte mir fast das Handgelenk um, als er mir das Papier entreißen wollte. Sie erkannten, dass ich die ganze Sache durchschaut hatte, und der plötzliche Umschwung von vollkommenster Sicherheit zu völliger Verzweiflung machte sie förmlich rasend. Ich habe den alten Cunningham soeben ein wenig über die Beweggründe des Verbrechens ausgefragt. Er war ziemlich gefügig, während sein Sohn sich wie ein Teufel gebärdete und am liebsten sich selbst oder sonst jemand eine Kugel durch den Kopf gejagt hätte. Nur fehlte ihm der Revolver. Als der Alte sah, dass seine Sache verloren war, sank ihm der Mut und er legte ein offenes Geständnis ab. In der Nacht, als die Cunninghams den Einbruch bei Acton verübten, war Wilhelm seinen Herrn heimlich gefolgt. Er bekam sie dadurch in seine Gewalt und machte Erpressungsversuche unter Androhung einer gerichtlichen Anzeige. Herr Alec ist aber ein gefährlicher Mensch, der nicht mit sich spaßen lässt. Er hatte den wahrhaft geistreichen Einfall, die Angst vor den Einbrechern, welche die ganze Gegend in Aufruhr brachte, zu benutzen, um sich auf glaubwürdige Art von dem Menschen zu befreien, den er fürchtete. Wilhelm ging in das ihm gestellte Netz und wurde erschossen. Hätten die Cunninghams den ganzen Zettel gehabt und auf einige Nebenumstände noch größere Aufmerksamkeit verwendet, so wäre vermutlich nie ein Verdacht gegen sie entstanden. Und der Zettel selbst? Holmes legte uns das Blatt Papier vor, das wir hier wiedergeben. Der ganze Zettel lautet: Kommen Sie um 11:45 an das östliche Tor, wo Sie etwas erfahren sollen, was Sie überraschen und vielleicht für Sie und Anna Morrison von größtem Nutzen sein wird. Sie müssen aber gegen jedermann davon schweigen. Es sieht fast genauso aus, wie ich mir gedacht habe, sagte er. Natürlich wissen wir noch nicht, welcher Zusammenhang zwischen Alec Cunningham, Anna Morrison und Wilhelm Kirwan bestand. Der Erfolg zeigt aber, dass der Köder, mit dem er in die Falle gelockt wurde, geschickt gewählt war. Dein ruhiger Landaufenthalt hat sich trefflich bewährt, Watson. Morgen werde ich mit neu gestärkten Kräften nach der Bakerstraße zurückkehren können. Ende von Abschnitt 6.